Die Delegation des Internationalen Friedensfonds unter Leitung von Alfred, Vorsitzenden des Beratungsrates von Fonds und Prinz des Fürstentums Liechtenstein, besuchte den Palast der Wissenschaft und Technologie, das Monument der Sozialideologie, die Kinderklinik Ongju und Heilige Taekwondo-Halle.